Schon vorher haben sie das Radio eingeschaltet. Vielleicht zufällig, wie sie es manchmal tun. Oder weil sie etwas erfahren wollen über Hypnose, was sie interessiert, weil sie es möglicherweise für sich selbst nutzen können. Oder einfach nur, weil sie neugierig sind. Und während sie ihre Aufmerksamkeit auf meine Stimme richten und mir zuhören, sind sie vielleicht gerade unterwegs mit ihrem Auto. Oder sie haben es sich zu Hause bequem gemacht und sich entspannt. Möglicherweise haben sie auch ihren Partner, ihre Kinder oder wer sonst gerade bei ihnen ist, um etwas Ruhe gebeten, damit sie sich konzentrieren können und nicht abgelenkt werden. Denn wovon hier berichtet wird, ist etwas, das sie beschäftigt, das sie, wenn sie wollen, nachvollziehen und mit ihren eigenen Erfahrungen vergleichen können, auch wenn sie dies im Moment noch nicht glauben. Und vielleicht ziehen ihnen Gedanken durch den Kopf oder Bilder von Magiern und Zauberkünstlern, von Menschen, die in bizarren Posen erstarren oder seltsame Bewegungen machen, die auf etwas reagieren, was nicht wirklich da ist, oder willenlos Dinge tun, die ihnen ein anderer eingegeben hat. Und während sie an all dies denken und ihnen der Gedanke noch fremd ist, dass Hypnose etwas ganz anderes sein kann, nämlich eine Möglichkeit, seelische Probleme zu lindern oder zu heilen, und sie noch nicht glauben können, dass sie selbst auch schon einmal in einem hypnotischen Zustand waren oder in Trance, haben sie fast schon eine kleine hypnotische Erfahrung gemacht. Sie haben nämlich gerade drei Dinge getan, die für den hypnotischen Zustand wesentlich sind. Sie haben ihre Aufmerksamkeit konzentriert und wenigstens ein wenig von den Reizen der Außenwelt abgezogen. Sie haben sich entspannt und sie sind meiner Stimme gefolgt. Dabei hat sie meine ruhige und rhythmische Redeweise, die ein kleines Beispiel dafür war, wie man eine Hypnose einleiten kann, unterstützt. Ein Therapeut, der mit Hypnose als psychotherapeutischem Verfahren arbeitet, tut natürlich noch wesentlich mehr. Und auch der Patient muss in anderer Weise aktiv werden, als sich nur zu entspannen und aufmerksam zu sein. Aber es ist der Beginn der Hypnose und jenes besonderen Zustands unseres Bewusstseins, den man therapeutische Trance nennt. Der Diplompsychologe Manfred Prior, der seit einigen Jahren mit Hypnosetherapie arbeitet, gibt einen Eindruck davon, was Trance ist. Für Psychotherapie und Hypnosetherapie ist es sehr sinnvoll und nützlich, davon auszugehen, dass Trancen veränderter Bewusstseinszustand ist, der vor allem gekennzeichnet ist durch eine ausgesprochen fokussierte Aufmerksamkeit. Also fokussierte Aufmerksamkeit ist eine Aufmerksamkeit, die vergleichbar ist mit einem Scheinwerfer, der ein sehr gebündeltes Laserlicht hat. Das ist sehr fokussiertes Licht. Und man kann natürlich den Scheinwerfer auch sehr breit streuen und das ist eine gestreute Aufmerksamkeit. Also ein Trancezustand ist, wenn man ihn therapeutisch nutzen will, in der Regel ein Zustand, wo man die Aufmerksamkeit nach innen orientiert hat und wo man sie auf einen Punkt oder einen Gegenstand bündelt, sodass man dann auch mithilfe des Therapeuten Zugang hat zu Möglichkeiten, die man mit einer zerstreuten Aufmerksamkeit gar nicht entdecken kann. Dieser Zustand ist intensiver, dichter, innerlicher als die gewöhnliche Verfassung unserer zerstreuten Gedanken. Sie kennen ihn alle aus der Alltagserfahrung. Sicher haben Sie sich schon einmal so sehr in ein Buch oder in ein Musikstück versenkt, dass Sie nichts mehr um sich herum gehört oder gesehen haben. Bei sehr konzentrierter Arbeit kann es passieren, dass man jemanden, der ins Zimmer kommt, überhaupt nicht bemerkt und später entgegen den Tatsachen behauptet, er sei gar nicht da gewesen. Wenn man etwa im Urlaub lange Zeit aufs Meer blickt oder dem monotonen Geräusch der Wellen lauscht, wenn man in der Sonne döst und Tagträumen oder Erinnerungen nachhängt, kann man ähnliche Erfahrungen von Versenkung machen. Das klassische Beispiel einer Alltagstrance ist die Verliebtheit. Dass sich zwei, die es solcher Art erwischt hat, wenigstens zeitweilig in Trance befinden, merkt man schon an dem unbewegten Blick, mit dem sie sich gegenseitig fixieren, an der entrückten Art, mit der sie sich selbst und die Welt betrachten und dem merkwürdigen Gefühl der Abwesenheit, das sie dem Beobachter vermitteln. Sie sind eben ganz weg. In Trance zu gehen, sich vorübergehend von der Umwelt zurückzuziehen und nach innen zu konzentrieren, ist also eine natürliche Fähigkeit. Sie wird durch die spezielle Technik der Hypnose lediglich abgerufen, verstärkt und therapeutisch nutzbar gemacht. In diesem Zustand ist der Zugang zu seelischen Bereichen erleichtert, die sonst nur schwer oder überhaupt nicht zugänglich sind. Man nennt dies gemeinhin unbewusst, wenn unter Psychologen auch keinesfalls Einigkeit darüber herrscht, was das eigentlich ist. Bei Sigmund Freud und der Psychoanalyse eher Ablagerungsort für Erfahrungen, die wir vergessen oder abgeschoben haben, weil sie zu unerfreulich oder bedrohlich wären, kämen sie uns voll zu Bewusstsein, stellt das Unbewusste bei Hypnosetherapeuten ein Potenzial kreativer Fähigkeiten dar, das dem Patienten helfen kann, seine Probleme zu bewältigen. Psychotherapie in Hypnose, so wie sie heute von vielen Ärzten und Psychologen betrieben wird, hat nichts mit Zauberei oder Magie zu tun. Sie ist eine erlernbare Methode, verschüttete Potenziale unseres seelischen Lebens, die in unserem Unbewussten verborgen sind, wiederzuerwecken und nutzbar zu machen. Doch die Vorurteile sind nach wie vor groß. Eine Therapieform, die sich in der klinischen Praxis längst bewährt hat und deren Wirksamkeit sogar wissenschaftlich verbrieft ist, wird von Laien und auch von Fachleuten immer noch häufig mit Schaubudenzauber, Gauklerkunststücken oder den dunklen Machenschaften dämonischer Verführer verwechselt. In diesem gängigen Bild ist Hypnose ein Zustand mehr oder minder tiefer Bewusstlosigkeit, der durch die besondere Gabe eines Hypnotiseurs herbeigeführt wird und in dem der Hypnotisierte wie ein Roboter willenlos Befehle ausführt und dabei Dinge tut, die er sonst nie tun würde. Stellvertretend für viele Patienten drückt Anke Fabius, deren Therapie sehr erfolgreich verlief, ihre anfänglichen Bedenken und deren Überwindung aus. Unter Hypnose stellt man sich vor, landläufig, dass der Patient willenlos daliegt und der Therapeut einem etwas suggeriert, was man dann, ohne es selbst kontrollieren zu können, verinnerlicht und wiedergibt. Ich denke, das ist so die landläufige Vorstellung, die ich auch hatte. Und das ist bestimmt auch ein Hemmnis, das viele davon abhält, sich in eine solche Therapie zu begeben, sich einfach zu entspannen und darauf zu vertrauen, dass etwas mit einem passiert, dass es aber die eigenen Kräfte sind, die hier lebendig werden und die eine Veränderung bewirken. Nicht Angst davor zu haben, dass der Therapeut nun der Allmächtige ist, der mit einem etwas anstellt, was man gar nicht merkt und beurteilen kann. Nicht mit Machtausübung und willenloser Unterwerfung hat Hypnose als Therapie zu tun, sondern mit Fantasie und Vorstellungsfähigkeit, mit Kreativität und der vertrauensvollen Beziehung zwischen zwei Menschen. Was dabei passiert, davon soll diese Sendung handeln. Von den Experten, die mit dieser Therapieform arbeiten. Von den Patienten, die vielfältige Erfahrungen positiver Veränderung damit machen. Und von den Erklärungsansätzen, die es in der wissenschaftlichen Forschung zum Kapitel Hypnose gibt. Die klinische Hypnosetherapie ist eine relativ neue Erfindung. Hypnoide Zustände und Trance-Erfahrungen sind jedoch so alt wie die Menschheit. Sie hängen einfach zusammen mit der Fähigkeit unseres Gehirns, bei Konzentration der Aufmerksamkeit auf einen anderen Bewusstseinszustand umzuschalten. Ob dieser Zustand irgendwo zwischen Schlafen und Wachen liegt oder ob es sich dabei um eine eigenständige Verfassung unseres Bewusstseins handelt, blieb dabei lange strittig. Die meisten Hypnosetherapeuten neigen heute zu der Auffassung eines eigenständigen hypnotischen Zustands. Die Schamanen, Priester, weisen Frauen und Heiler der Vorzeit wie der heutigen Naturvölker kannten oder kennen ihn ebenso wie die Fakire, Yogis oder Meditationsmeister der östlichen Kulturen oder der christlichen Mystiker des Mittelalters. Ob nun monotone Trommelrhythmen, religiöse Zeremonien und Rituale, Gebete oder die Mantras der Meditation benutzt werden, es geht immer um dasselbe: das Alltagsbewusstsein auszublenden und die Konzentration nach innen zu richten. Der Begriff Hypnose für diese besondere Verfassung des Bewusstseins wurde erstmals 1843 von dem englischen Augenarzt James Braid geprägt, der sie für eine Art Schlaf hielt und daher den griechischen Gott des Schlafs, Hypnos, für ihre Kennzeichnung bemühte. Ins Gespräch der ärztlichen Heilkunde und auch in die Salons der besseren Gesellschaft gelangte die Hypnose dann durch den Wiener Arzt Franz Anton Mesmer, der sie als animalischen oder tierischen Magnetismus ansah. Er hielt sie fälschlicherweise für die Wirkung eines Fluidums, einer unsichtbaren Substanz, die mittels Streichbewegungen vom Hypnotiseur auf den Körper des Hypnotisierten übertragen wird. Der Legende nach soll Mesmer in späteren Jahren vor einer stattlichen Jüngerschaft in einem lila Priestergewand seine Hypnosesitzungen zelebriert haben. Die Geschichte der Hypnose geht weiter mit dem französischen Nervenarzt Jean-Martin Charcot, der Ende des 19. Jahrhunderts in seiner berühmten psychiatrischen Anstalt, der Salpêtrière, Demonstrationen von Hypnosen an hysterischen Patienten veranstaltete und behauptete, Hypnose sei ein krankhafter Zustand, der nur bei Hysterikern vorkommt. Einer der berühmten Besucher bei Charcots Veranstaltungen war übrigens Sigmund Freud. Es hat ziemlich lange gedauert, bis man begriff, dass die eigentliche Wirkung der Hypnose auf den Suggestionen beruht. Das sind in der Hauptsache die sprachlichen Äußerungen des Hypnotiseurs, die er in der hypnotischen Trance an den Patienten richtet und durch die Veränderungen in Gang gesetzt werden. Wir kommen auf die wesentliche Rolle, die die Suggestionen in der Hypnosetherapie spielen, noch zurück. Um 1890 machte Sigmund Freud einen allerdings zaghaften Versuch, sich mit der Hypnose anzufreunden. Er ließ sie bald wieder fallen, geprägt von der irrigen Vorstellung, die Hypnose sei ein Verfahren, das dem Patienten Suggestionen unterschiebt, die seine Konflikte eher zudecken, statt sie ans Tageslicht des Bewusstseins zu bringen. Das Freudsche Verdikt hat mit dazu beigetragen, dass die Hypnose in Europa noch bis in unsere Zeit hinein eher als Spuk denn als Therapie angesehen wurde. Die traumatischen Erfahrungen der Nazizeit mit den Massensuggestionen eines Goebbels oder Hitler mögen mit dazu beigetragen haben, wenn diese Erscheinungen auch mehr mit Massenpsychologie als mit Hypnose zu tun haben. Wie sich das Bild inzwischen gewandelt hat, beschreibt Manfred Prior. Früher war die dahinterstehende Philosophie der Hypnosetherapie auch eine Philosophie, wo der mächtige Hypnotiseur aufgrund seiner Macht und seiner Suggestivkraft Symptome wegzaubern oder wegdrücken kann, während heute die Philosophie eher eine ist, dass sich der Hypnotiseur versteht als ein Helfer, der dem anderen bei hilft, einen veränderten Bewusstseinszustand zu nutzen, zur Entwicklung von neuen Fähigkeiten, die die Symptome überflüssig machen. Dass Hypnosetherapie sich mehr und mehr darauf konzentriert, die Fähigkeiten des Patienten oder Klienten zu aktivieren. Und dass es nicht mehr so sehr die Stärke oder Macht des Therapeuten ist, sondern dass der Schwerpunkt mehr auf den positiven Fähigkeiten des Klienten liegt. Deswegen interessieren wir uns bei Psychotherapie allgemein auch nicht nur für das, was er nicht kann, sondern auch für das, wo seine Stärken und seine besonderen Fähigkeiten sind. Und eine Möglichkeit, das zu machen, besteht eben über indirekte oder direkte Formen der Aktivierung von bewussten oder unbewussten Ressourcen und Fähigkeiten mittels Trance. Das Bild der Hypnose hat sich entscheidend gewandelt. Weg vom allmächtigen Hypnotiseur, der dem Patienten etwas aufzwingt, hin zu einem therapeutischen Begleiter, der dem Patienten hilft, verlorene Fähigkeiten wiederzugewinnen oder neue zu entdecken. Prägend für die Entwicklung dieses modernen, nicht autoritären Verständnisses von Hypnose war ganz sicher die Arbeit des Psychiaters und Hypnosetherapeuten Milton Erickson, die in den 70er Jahren aus den USA nach Europa importiert wurde und auch in Deutschland intensiv gewirkt hat. Erickson wurde 1901 geboren und starb 1980 in Phoenix, Arizona. Als junger Mann hatte er Kinderlähmung, deren Folgen ihn Zeit seines Lebens behinderten. Die letzten 13 Jahre seiner umfangreichen Tätigkeit als Therapeut und Ausbilder ganzer Generationen von Hypnosetherapeuten verbrachte er im Rollstuhl. Und vielleicht war es seine Krankheit, von der er einmal sagte, dass sie ihm in Bezug auf menschliches Verhalten die beste Lehrerin gewesen sei, die mit dazu beitrug, dass er Probleme und Schwierigkeiten von Patienten nicht als wertlos, sondern als nützlichen Ausgangspunkt für Veränderungen ansah. Dieser Ansatz, den man auch als eine Art Basissuggestion bezeichnen kann, versucht, alles nutzbar zu machen, was der Patient oder Klient, beide Begriffe werden in gleicher Bedeutung gebraucht, mit in die Therapie bringt. Patienten können über Schwächen und Symptome klagen oder Stärken und Fähigkeiten erkennen lassen. Was sie auch immer denken, sagen oder tun, wird als wertvoll und für sie richtig angesehen. Dies schafft einen neuen Bezugsrahmen, der die Art und Weise, wie der Patient sich selbst und die Welt bisher gesehen hat, grundlegend verändern kann. Es ist ein Unterschied, ob ein impotenter Mann oder eine frigide Frau ihr Symptom auffassen als einen peinlichen Makel, der unbedingt wegtherapiert gehört, oder als eine Fähigkeit ihrer Körper, Nein zu sagen, die vielleicht ergänzt werden kann durch andere Möglichkeiten, sich gegen Ansprüche der jeweiligen Partner abzugrenzen. Da die meisten Patienten von ihren Schwächen, Mängeln und Defiziten überzeugt sind, schafft dies eine positive Erwartungshaltung, die die beste Voraussetzung für die therapeutische Arbeit ist. Milton Erickson war auch der Erfinder einer neuen Technik in der Hypnosetherapie, der sogenannten indirekten Suggestionen, die der Patient als solche gar nicht erkennt. Erickson konnte seine Patienten und Schüler in Trance versetzen und ihnen dabei die gewünschten therapeutischen Botschaften übermitteln, ohne dass sie dies überhaupt wahrnahmen. Diese indirekten Suggestionen sind zum Beispiel Wörter oder Sätze, die sich auf eine positive Veränderung des Symptoms beziehen, aber in ein scheinbar ganz normales therapeutisches Gespräch oder in eine scheinbar belanglose Unterhaltung eingeflochten sind. Auf einer unbewussten Ebene registriert der Patient sie jedoch und nutzt sie für die Veränderung seines Symptoms. Die erstaunlichste Form indirekter Suggestionen stellen jedoch die therapeutischen Anekdoten dar. Das sind Geschichten, die der Therapeut dem Patienten erzählt und die in verkleideter Form Problemlösungen enthalten. Im Zustand der Trance nimmt der Patient sie auf, nutzt, was er gebrauchen kann, und ignoriert den Rest. Therapeutische Anekdoten gibt es im Grunde schon lange in Form von Märchen, Mythen und Legenden. Immer wieder lernen zum Beispiel Kinder von Hänsel und Gretel, wie man mit Verlassenheit umgeht, schwierige Situationen durch List meistert und mit Bedrohungen fertig wird. Indirekte Suggestionen sind wirksamer als ihre Vorläufer in Gestalt direkter Anordnungen oder Aufforderungen des Therapeuten. Das wurde auch in etlichen wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen. Sie bilden sozusagen eine Umgehungsstraße um den bewussten Verstand und seine vielfältigen Widerstände. Indirekte Suggestionen lassen dem Patienten die Freiheit, auf sie zu reagieren oder auch nicht. Und wenn durch sie Verhaltensänderungen zustande kommen, so ist dies immer eine Leistung des Patienten und nicht des Therapeuten. Nicht, was der Therapeut sagt, sondern was der Patient aus dem Gesagten macht, ist die Essenz der Suggestion. Dabei ist das Unbewusste ihr Verbündeter. In den Augen Ericksons und seiner Nachfolger ist das Unbewusste eine Quelle unerschöpflicher Erneuerungen, reicher, flexibler und lernfähiger als unser bewusstes Denken. Damit soll das bewusste Denken nicht entwertet werden, sondern nur dem Unbewussten, das in unserer Zivilisation als nicht salonfähig angesehen wird, sein legitimer Platz zurückgegeben werden. Der Therapeut Ortwin Mais macht deutlich, worum es dabei geht. Ein Beispiel wäre Selbstbewusstsein. Es gibt Klienten, die kommen, weil sie in bestimmten Situationen sich nicht selbstbewusst behaupten können. Und man kann sagen, dass im Prinzip jeder bestimmte Situationen kennt und einen bestimmten Rahmen kennt, wo er dies alles zur Verfügung hat, wo er seine ganzen geistigen und körperlichen Fähigkeiten zur Verfügung hat, sich sicher fühlt, sich ruhig fühlt, die richtigen Entscheidungen trifft. Und das Problem ist eher, dass innerhalb dieses gewünschten Kontextes, also dieses gewünschten Rahmens, wo der Klient es gerne zur Verfügung hätte, dass er es da nicht hat. Und dann ist im Prinzip die Aufgabe des Psychotherapeuten, dem Klienten zu helfen, dass er diese schon vorhandene Fähigkeit und dieses vorhandene Gefühl von Selbstbewusstsein und dieses vorhandene Gefühl von Ruhe und Selbstsicherheit überträgt auf Situationen, wo er es brauchen kann. Im Prinzip kann man sagen, hat jeder die Fähigkeiten zur Verfügung, die er benötigt, um in der Welt gut zurechtzukommen. Sie sind bloß in bestimmten Situationen nicht aktualisierbar, sie sind also nicht verfügbar. Thank you. Nachdem wir jetzt eine Vorstellung davon haben, was klinische Hypnose im Rahmen moderner Psychotherapie bedeutet, soll nun die Praxis zu Wort kommen. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die Hypnosetherapie in Anspruch nehmen und ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, die behandelt werden können. Als besonders erfolgreich hat sich diese Therapieform bei psychosomatischen Beschwerden, das sind Erkrankungen, bei denen seelische Ursachen eine maßgebliche Rolle spielen, und bei chronischen Schmerzen erwiesen. Hauptprobleme wie schwere Akne oder Neurodermitis, Magen-Darm-Beschwerden, Asthma, Spannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Neuralgien lassen sich mit Hypnose gut beeinflussen. Patienten kommen aber auch mit Depressionen oder anderen rein psychischen Beeinträchtigungen zur Therapie. Für viele ist es der letzte Versuch nach einer Vielzahl anderer Behandlungen. Es ist mir alles egal, wichtig ist, dass es hilft. Solche und ähnliche Äußerungen hört man häufig, besonders bei Patienten mit chronischen Schmerzproblemen. Einer dieser Schmerzpatienten ist Herr Stark, 46 Jahre alt und Treckerfahrer. Seit seiner Kindheit litt er an schweren chronischen Kopfschmerzen. Als er in die Therapie kam, war er tablettensüchtig aufgrund medikamentöser Schmerzbehandlung und hatte, neben anderen Folgewirkungen, einen Leberschaden. Ja, Kopfschmerzen habe ich von Kind her gehabt. Dann wurden sie immer mehr, bis jetzt so ungefähr 3-4 Jahren. Da war es ganz schlimm und die letzten 4 Jahre war es so schlimm nachher, dass es nicht mehr auszuhalten war. Immer zum Arzt gewesen. Die haben gesagt, das ist Migräne. Na, viele Tabletten schlucken müssen. Aber die Kopfschmerzen sind nicht weggegangen, die sind höchstens immer mehr geworden. Das war nachher schon so schlimm, dass ich tagtäglich Kopfschmerzen hatte. Und Kopfschmerzen, die nicht auszuhalten waren, bis zum Erbrechen und so weiter. Mit Einverständnis des Patienten wurden zunächst die Tabletten abgesetzt. Herr Stark verzichtet bis heute auf die Einnahme der Tabletten. Sein Schmerzproblem hat sich durch die Therapie wesentlich gebessert. Die Lehrerin Anke Fabius hatte Schuppenflechte, eine unangenehme Hautkrankheit, die als schwer zu beeinflussen gilt. Als sie sich entschloss, es mit Hypnosetherapie zu versuchen, litt sie außerdem unter erheblichen Menstruationsbeschwerden. Jedoch... Der unmittelbare Anlass war meine Verzweiflung über meine schon über 10 Jahre währende Infektanfälligkeit, die dazu geführt hat, oder die so aussah, dass ich ständig irgendeinen banalen Infekt hatte, also Schnupfen und Husten, und mich sehr schlapp gefühlt habe, erhöhte Temperatur hatte und schließlich mich überhaupt nicht mehr gesund gefühlt habe und über Jahre mich bei Ärzten habe untersuchen lassen und organisch immer völlig gesund war. Aber auch bei der Verarbeitung psychisch sehr belastender Situationen, wie zum Beispiel einer Krebsoperation oder Depressionen, kann Hypnose helfen. Eine andere Patientin, 27 Jahre alt, hat sich mit den Folgen einer Operation auseinandersetzen müssen. Es war so, dass ich eine Krebsoperation hatte. Und zwar wurde mir die Gebärmutter entfernt, wegen eines Mutterhalskrebses. Und ich dadurch Probleme hatte, dass ich mich so mit meiner Rolle als Frau dann irgendwie so ein bisschen ins Schwimmen gekommen bin. Ich also nicht mehr das Gefühl hatte, eine vollwertige Frau zu sein. Oder ja, also ich fühlte mich irgendwie entweiblicht. Weil ich meine, ich habe natürlich meine Regel seitdem auch nicht mehr. Und ja, es fehlt irgendwo. Und dadurch wird einem oder mir das dann auch immer wieder bewusst, dass da was fehlt. Ob ein Therapeut eine Hypnose oder eine Trance einleitet, indem er den Patienten zum Beispiel auffordert, auf einen Punkt an der Wand zu sehen und dann langsam bis 20 zählt, oder ob er die Trance-Suggestion locker in ein gewöhnliches therapeutisches Gespräch einpflicht, die Anzeichen für eine Trance sind immer ähnlich. Die Bewegungen werden schleppend oder bleiben ganz aus. Die Augen schließen sich. Die Reaktionen verzögern sich, die Sprache wird langsam und wattig, der Lidschlussreflex und der Schluckreflex verschwinden, alles läuft gleichsam automatisch und in Zeitlupe ab. Bei sehr tiefen Trancen, die man Somnambul nennt, kann der Hypnotisierte sogar die Augen weit offen haben und trotzdem nichts mehr wahrnehmen. Ein Psychologe, der sich schon lange mit der Hypnose als Therapieform auseinandersetzt und diese Methode auch eingehend wissenschaftlich untersucht hat, ist Dr. Frank Hoppe. Er hat sich in einer gemeinsamen Praxis mit einem Mediziner und einem weiteren Psychologen auf die Behandlung chronischer Schmerzen spezialisiert. Diese Kombination kann dem Patienten sozusagen eine Allround-Behandlung bieten und ist daher besonders wirksam. Dr. Hoppe schildert, wie er zu Beginn einer Behandlung vorgeht. Praktisch funktioniert das so, ich mache zunächst eine Erhebung der Krankengeschichte und dann wird er hypnotisch trainiert, mehrere Sitzungen. Das heißt, es werden sukzessive, aufeinander aufbauend, hypnotische Erfahrungen ausgelöst im Patienten. Also dazu gehört etwa Armlevitation, also dass Gliedmaßen der Arm sich beispielsweise unwillkürlich automatisch bewegt. Katalepsie, also Augenkatalepsie, dass man Fähigkeit verlieren kann, Augen zu schließen, Augen zu öffnen, einen Arm zu bewegen, ein Bein zu bewegen. Taubheitsgefühle, was dann später benutzt wird für die eigentliche Behandlung der Schmerzen. Weiterhin auch Visualisierung, nicht wahr? Imaginieren. Also es werden sukzessive aufbauend verschiedene hypnotische Erfahrungen ausgelöst. Dann wird der eigentliche therapeutische Teil begonnen. In Hypnose hat man es sehr viel mehr als sonst mit unbewussten Reaktionen zu tun. Es wird sozusagen trainiert, Prozesse auf einer unbewussten Ebene ablaufen zu lassen. Herr Stark hat das, wohl ähnlich wie viele andere, so erlebt. Und die erste Hypnose habe ich gedacht, hypnotisieren, das kann er dich nicht. Und dann habe ich versucht, dagegen anzugehen, aber ich habe es nicht fertig gekriegt. Hat es dann so gemacht, ich musste mich konzentrieren auf einen Punkt an der Wand. Und er hat dann geredet, hat gesagt, also sie werden immer müder, die Augen werden brennen, der Körper entspannt sich, sie atmen immer ruhiger. Das ist alles eingetreten und dann nachher ist man echt in der Hypnose. Man hört ihm reden, man hört aber sonst nichts. Ist das Unbewusste so auf Hypnose gestellt, kann der Therapeut mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Die therapeutische Trance ist dabei sozusagen das Fahrzeug zum Unbewussten. Das Werkzeug, die Lösungen aufzufinden, die der Patient braucht, um sein Problem zu bewältigen, sind die Suggestionen. Diese Kommentare, Vorschläge, Anregungen oder ganzen Geschichten des Therapeuten gehen wie Sonden in das Unbewusste des Patienten. Dabei ist der Patient keineswegs bewusstlos. Ob und wie weit er sich später an das Geschehene erinnert, ist jedoch sehr unterschiedlich. In der Hypnosetherapie kann der Therapeut zwei Strategien verfolgen. Er kann entweder ansetzen am Symptom oder, wenn er vermutet, dass auch seelische Probleme eine Rolle spielen, am dahinterliegenden Konflikt. Meistens wird er beides tun. Der symptombezogene Ansatz ist vor allem dann geeignet, wenn die Erkrankung eine organische Ursache hat, wie bei manchen Formen chronischer Schmerzen. Es also für den Patienten vor allem darauf ankommt, seine Beschwerden in veränderter Weise wahrzunehmen und zu erleben. Fast immer zeigt sich jedoch, dass die Symptome auch mit unbewältigten Lebenskrisen zusammenhängen, die dem Patienten gar nicht oder nur teilweise bewusst sind. In der Hypnose geht es dann darum, an diese alten Problemstrukturen wieder heranzukommen und sie einer Verarbeitung zugänglich zu machen. Wie ist das möglich? Hypnose bedeutet, jedenfalls in meiner Auffassung, einen veränderten Bewusstseinszustand, der es erlaubt, Gedächtnisinhalte leichter abzurufen. Nun, was ist ein Gedächtnisinhalt? Wir haben ja im Laufe unseres Lebens eine Menge an Episoden erlebt. Und diese Episoden werden sicherlich gespeichert. Da wird das gespeichert, was wir mit unseren Sinnen wahrgenommen haben in den Episoden. Da wird auch das gespeichert, wie wir reagiert haben, Gefühle, Handlungen. Und diese Episoden, entweder Erinnerungen oder auch fantasiehafte, kreative Episoden, die sind in Hypnose leichter abzurufen, leichter zu aktivieren. Das heißt, in Hypnose gelingt es, eine Episode so ins Leben zurückzurufen, dass sie wieder quasi real wird. In Abhängigkeit allerdings also von auch den Fähigkeiten der Person. Das heißt, sie sieht in Hypnose unter Umständen so, als wäre sie wieder da. Sie fühlt auch so, als wäre sie wieder da. Das heißt, diese Wahrnehmungsaspekte und auch diese Gefühlsaspekte bekommen wieder fast oder nahezu realen Charakter. Und die Suggestionen sind das Werkzeug des Therapeuten, mit dem er einmal die Hypnose induziert und mit dem er in der Hypnose dann diese Inhalte abruft und verändert unter Umständen. Die oft traumatischen, das heißt verletzenden Erfahrungen, die der Patient dabei wiedererlebt, liegen häufig in der Kindheit. Dieses Vorgehen wird deshalb auch Regression genannt. Das bedeutet so viel wie Rückorientierung des Patienten auf frühere Stufen seiner Entwicklung. Auf diese Weise hat Herr Stark erfahren, dass es vor allem unterdrückter Ärger war, der ihm jahrzehntelang buchstäblich den Kopf zerbrach, ohne dass er davon eine Ahnung hatte. Patient und Therapeut verfolgen diese Ärgerproblematik bis in die Kindheit zurück. Ja, Herr Hoppe ist im Grunde genommen in der Hypnose angefangen von Kind her. Was da alles gewesen ist, geforscht, was da gewesen ist, weil das ja mehr eine seelische Belastung gewesen ist, mit denen ich nicht klargekommen bin. Und da hat er von Kind her das aufgerührt. Fragen gestellt, die muss ich dir ganz konkret beantworten. In diesen Fragen ist viel von früher gekommen. Und er ist nachher immer so schrittweise weitergegangen bis zum jetzigen Dasein. Und er hat so Verklemmungen rausgeholt, will ich mal so sagen, dass er so, was ich sonst normalerweise in mich reingefressen habe, das hat er durch diese Hypnose alles rausgeholt. Die Aufgabe des Therapeuten ist dabei nicht nur, diese Erfahrungen wiederzubeleben. Ein zweiter, wichtiger Schritt besteht darin, eine Bewältigung einzuleiten, dem Patienten Hilfen zu geben, seine alten Erlebnisse in positive Richtung zu verändern. Das ist wie bei einer Geschichte. Der Patient erzählt den Anfang und der enthält ein Problem. Der Therapeut versucht mit dem Patienten zusammen einen positiven Abschluss zu finden. Und dann hat er gesagt, in der Hypnose, was man hinterher nicht viel weiß, aber hinterher haben wir dann nochmal drüber geredet und dann hat er gesagt, also dass ich das nicht alles runterschlucken soll, dass ich das, wenn ich Ärger habe oder irgendwas möchte, aber in Wirklichkeit irgendwie Angst davor habe, dass ich darauf losgehen soll. Und da haben wir drüber geredet, das habe ich dann nachher gemacht und da kamen dann nachher so die kleinen ersten Schritte Erfolge. Das Wichtigste in der hypnotischen Arbeit scheint zu sein, dass der Patient mit seinen Gefühlen beteiligt ist, dass er mitgeht. Dabei kann es zu heftigen Gefühlsausbrüchen kommen, die aber in der geschützten therapeutischen Situation nicht bedrohlich sind. Für den therapeutischen Erfolg ist es nicht unbedingt notwendig, dass dem Patienten nachher bewusst wird, was er erlebt hat. Die Verarbeitung kann auf einer ganz und gar unbewussten Ebene stattfinden. Also ich habe geweint in der Hypnose. Hinterher war das jedenfalls alles feucht hier, alles runtergelaufen, die Tränen, die tropfen hier so runter. Das habe ich gemerkt, nachher, als ich aufgewacht bin. Aber ich habe nicht gemerkt, nicht gewusst, als ich aus der Hypnose war, warum ich geweint habe. Jedenfalls ist da irgendwas gewesen und ich habe in der Hypnose geweint. Herr Stark geht heute Situationen, die mit Ärger verbunden sind, nicht mehr aus dem Weg. Er hat gelernt, seinen Ärger nicht länger zu schlucken, sondern auszudrücken. Wegen seiner Familienprobleme muss er sich keine Kopfschmerzen mehr machen. Er hat sie weitgehend bereinigt. Sehr häufig sind die Erinnerungen in der Hypnose unvollständig. Vor dem inneren Auge des Patienten erscheinen nur Bruchstücke. In solchen Fällen versucht der Therapeut, die Fragmente zu einem vollständigen Bild zu ergänzen. Frank Hoppe sagt dazu: Das heißt, dass ein Patient in der Hypnose plötzlich etwas sieht, was er nicht versteht, was aber von negativen Gefühlen begleitet ist. Er sieht meinetwegen plötzlich, sagen wir, einen Kopf, ein Gesicht, das er vielleicht nie gesehen hat, und dabei merkt er Herzrasen, die Kehle ist ihm zugeschnürt oder ihm kommen Tränen in die Augen. Das heißt, man hat in dem Fall ein heißes Bild, wie man das nennen kann. Ein Bild, eine Imagination, die von Gefühlen begleitet ist. Was man als erstes versucht, ist dann, die darin verborgene Problemstruktur aufzudecken. Das heißt, man arbeitet an einer solchen heißen Kognition, an solchen Gedanken oder Bildern, versucht also, das möglichst vollständig zu aktivieren. Sehr eindrucksvoll kommt dieses Vorgehen in einer Sitzung zum Ausdruck, die Anke Fabius erlebte. Es ging dabei um das Problem ihrer Schuppenflechte, das sie mit dem Therapeuten Ortwin Mais bearbeitete. Und zwar habe ich plötzlich während der Trance, da ging es um dicke Haut, ich habe früher immer im Spaß gesagt, diese Schuppenflechte ist ein verzweifelter Versuch, sich eine dicke Haut zu verschaffen, wo ich dann plötzlich während der Trance Hände sah, ganz knochige Hände, also nicht weich, also nicht fleischig. Diese Hände waren hart und äußerlich hart und machten auf mich auch den Eindruck von etwas nicht freundlichem. Und nun haben wir mithilfe des Therapeuten versucht herauszufinden, wessen Hände es waren. Es war ein unangenehmes Bild. Und währenddessen, denke ich, sind ganz alte Schmerzen hochgekommen. Also ich hatte das Gefühl, ganz, ganz traurig zu sein und weinen zu müssen. Es fiel mir ganz schwer zu sprechen. Durch Fragen jetzt, zu wem diese Hände gehörten, ob zu einem Mann oder einer Frau und ob sie alt oder jung ist, kam dann heraus, was mir langsam auch schon dämmerte, was ich aber nicht so recht zulassen wollte, dass es die Hände meiner Mutter waren. Und dann, ich sah dann plötzlich meine Mutter vor einem Wickeltisch stehend und mich als Säugling auf diesem Wickeltisch. Und das Entscheidende an diesem Bild waren die Hände meiner Mutter wiederum, die ausgedrückt haben, dass sie keinen körperlichen Kontakt zu mir herstellen konnte. Ich war dann sehr traurig über meine Mutter, die ich empfand als eine sehr einsame Frau, war gleichzeitig sehr geschmerzt über dieses Kind oder ja, das kann ich jetzt nicht sagen, ob über dieses Kind. Ich war ja dieses Kind. Ich denke, dass ich die Schmerzen dieses Kindes empfunden habe. Das kann man schlecht ausdrücken. Ich denke, dass ich da in Schichten zurückgekommen bin oder in Zeiten, die meinem Gedächtnis eben nicht zugänglich sind. Der Therapeut ging daran, dieses Bild zu verändern. Er schlug seiner Klientin vor, sich ihre Mutter einmal ganz anders vorzustellen, nämlich in einer Runde von Leuten, die fröhlich sind, sich angeregt unterhalten und Sekt trinken. Und ich fand diese Idee nun überraschend und ein bisschen simpel auch. Und ich war unglaublich traurig und mir war zum Weinen. Und ich war ganz schwer. Und habe nun einfach gewartet, ob etwas passiert. Und habe versucht, mir das vorzustellen, wie meine Mutter nun Sekt trinkt mit vielen Leuten und fröhlich ist. Und plötzlich sah ich auch eine ganze Gesellschaft von Leuten und meine Mutter, die jemanden zuprostete. Und das Überraschendste war, dass ich mich in dem Moment auf dem Arm meiner Mutter befand als Säugling. Und das Gefühl hatte, es ist alles in Ordnung. Der Therapeut hat die Erinnerung seiner Klientin also verändert. Er hat etwas hervorgerufen, was Anke nicht wirklich erlebt hat, nämlich die körperliche Nähe zu ihrer Mutter. Er hat ihr damit ermöglicht, eine wichtige Erfahrung nachzuholen, wenn auch nur in der Fantasie. In der Hypnose lassen sich alte, schmerzliche Erlebnisse also auch umgestalten, indem man ihnen etwas hinzufügt. Bei Anke Fabius war die Folge, dass die alte Verletzung und auch das dicke Fell der Schuppenflechte heilen konnten. Die Hauterkrankung ging seitdem kontinuierlich zurück. Das Ziel der Regressionsarbeit ist es also, alte Problemstrukturen aufzuspüren und in eine Bewältigungsstruktur zu überführen. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob diese Gedächtnisinhalte tatsächlich Geschehenes widerspiegeln oder ob sie konfabuliert sind, das heißt aus allen möglichen Erinnerungen zusammengesetzt. Der Patient muss sie lediglich als seine eigenen Erfahrungen ansehen. Problemstrukturen zeigen sich nicht nur in den Erinnerungen eines Patienten, sondern häufiger noch in Bildern und Symbolen, in den Fantasieproduktionen, die in der Trance aus dem Unbewussten aufsteigen. Die Sprache des Unbewussten ist eher bildhaft und symbolisch, nicht wie unsere Alltagssprache logisch und vernünftig. Ein Patient, der ebenfalls wegen anhaltender, unerträglicher Kopfschmerzen zur Therapie kam, erlebte in der Hypnose eine wahre Bilderflut. Frank Hoppe schildert den Fall. Da habe ich ihn reorientiert auf ein Trauma, das war 84, da hatte er einen Unfall, einen Berufsunfall. Da bekam er zunächst ein ganz unangenehmes Gefühl, das beschrieb er als Schwere im Kopf und in der Brust, als wenn mir einer die Luft abdrückt, als wenn mir einer die Kehle zusammenpresst. Also das könnte man als Angstsymptome auffassen. Dieses Gefühl ging dann weg, es legte sich. Und dann kam, als ich ihn fragte, was er sieht, Nichts als erstes war also eine Blockierung, ein Abwehrprozess, was man auch häufiger hat übrigens. Und dann sah er Köpfe. Männer- und Frauenköpfe, die auch sprachen. Er konnte die aber nur sprechen sehen, es war nicht zu hören. Dann allmählich kam da auch eine Gestalt zum Vorschein, ein Mann mit laufend neuen Köpfen. Das war keine Erinnerung offensichtlich, er kannte den Mann auch nicht. Es war etwas Produktives. Der Mann, der sang übrigens, war gut gekleidet, trug eine Krawatte und hatte dunkle Haare. Hatte einen Vollbart und war 30 bis 40 Jahre alt. Und als ich ihn aufweckte, hatte er einen Kloß im Hals und Kopfweh. Er hatte danach dann einen schrecklichen Traum nach dieser Sitzung von Leuten, von Köpfen, von einer Frau mit sehr, sehr starken Kopfschmerzen. Und danach wurde es besser. Nicht lange nach dieser Sitzung waren die Kopfschmerzen fast vollständig verschwunden. Es ist eine faszinierende Erfahrung in der Hypnosetherapie, dass Verarbeitungsprozesse auf der Ebene des Unbewussten ablaufen können, ohne dass der Therapeut oder der Patient unbedingt wissen müssen, was da eigentlich passiert. Manche Sitzungen laufen zum überwiegenden Teil auf der symbolischen Ebene ab. Die Arbeit mit Symbolen ist ein zentraler Teil in der Hypnosetherapie. Auch auf der Symbolebene kann man Bewältigungsprozesse initiieren. Man geht dabei davon aus, dass das Symbol auf irgendeine Weise mit dem Problem oder dem Symptom verbunden ist. Und dass sich das Symptom verändert, wenn man das Symbol verändert. Besonders bei psychosomatisch erkrankten Patienten kann das Symbol eine wichtige Brücke sein zu den Schwierigkeiten, die hinter dem Symptom liegen. Ortwin Mais hat dafür eine Erklärung. Wenn ich einen Patienten mit psychosomatischen Störungen frage, woran liegt es, höre ich tatsächlich nicht mehr als Wetter oder irgendwelche anderen Dinge. Dagegen, wenn ich mit Symbolen arbeite, dann kommt er sehr viel schneller zu wesentlichen Inhalten. Und das kann man sich folgendermaßen erklären. Nach der neueren Gehirnforschung haben wir ja zwei Hemisphären, wobei die eine eher logisch orientiert ist, mehr analytisch orientiert ist, wo auch mehr Sprachfunktionen lokalisiert sind, die linke. Und offensichtlich sind diese psychosomatischen Patienten nicht in der Lage, über linkshemisphärische Aktivität zu beschreiben, womit ihre Störung zusammenhängt. Dagegen, sobald ich über rechtshemisphärische Aktivität gehe, das heißt die rechte Hemisphäre anspreche, die sehr bildhaft ist, sehr ganzheitlich, wo wir auch träumen, wenn wir diese fantastischen Träume haben, diese dramatischen, dann sind die Patienten sehr viel leichter in der Lage, Assoziationen zu bilden, die sie hinführen zu sehr wichtigen Lebensereignissen. Und gleicherweise kann man sich fragen, wie ist denn ein Klient in der Lage, eine derartige psychosomatische Störung zu verändern? Und auch da arbeiten wir sehr viel mit Symbolen, mit rechtshemisphärischer Aktivität, indem wir einfach diese Symbole verändern. Die Besserung schwerwiegender Menstruationsbeschwerden, die Anke Fabius erlebte, ist das Ergebnis einer solchen Symbolarbeit. Allerdings mit einer Klientin, die in hohem Maße fähig ist, ihre Gefühle und Konflikte auszudrücken. Und das fand ich sehr beeindruckend, was man so an Bildern zur Verfügung hat. Und seit dieser Sitzung ist es eben so, dass ich nur noch ganz geringfügige Schmerzen habe. Ich bin also in die Sitzung gekommen und es war der dritte Tag der Menstruation und ich hatte immer noch Schmerzen, worauf der Therapeut einfach leichthin fragte, sollen wir dazu mal etwas machen? Und ich habe ihn mit großen Augen angeguckt und habe gedacht, naja, warum nicht, wir probieren es. Und er hat mich dann gefragt, wie die Schmerzen aussehen. Und daraufhin habe ich so einen Torso gesehen, wie man ihn in der Schule im Biologieunterricht benutzt, also einen Frauenkörper vom Hals bis zu den Oberschenkeln und der ist ja dann aufgeschnitten, man kann ihn öffnen und sieht die Gebärmutter. Und bei mir war aber in dieser Öffnung nicht das übliche Innenleben einer Frau zu sehen, sondern lauter Steine, also unbehauene Feldsteine, die sich so bewegten, also aneinander schurften. Und dieses Bild hat mich einigermaßen erschreckt. Im Verlauf der hypnotischen Sitzung versuchte der Therapeut, dieses Bild umzuformen. Daraufhin verwandelten sich die Felssteine in ein anderes Symbol, in eine Schlange, vor der die Klientin aber Angst hatte. Der Therapeut schlug ihr vor, der Schlange einen Käfig hinzustellen. Und ich war ganz erleichtert, dass dieser Käfig nun da wäre. Und die Schlange ist tatsächlich rausgekommen und hing plötzlich an einem Baum. Und plötzlich aber bewegte sich die Schlange. Und zwar kroch sie nicht auf die Erde, sondern sie bewegte sich von diesem Baum weg durch die Luft und war dann schließlich weg. Und ich hatte ein ungeheures Gefühl der Erleichterung und es war ein schönes Bild geworden. Also diese Schlange gefiel mir. Ich hatte das Gefühl, eine Last wäre von mir genommen worden. Ja, und seit dieser Sitzung ist es so, dass ich eben nur noch ganz geringfügige Schmerzen habe, mit denen ich gut leben kann. Auch die Patientin mit der Krebsoperation hat am Ende ihrer Therapie die heilende Wirkung von Symbolen erfahren. In einer ihrer Fantasien hatte sie sich als Baum gesehen. Ich weiß nur, dass ich sehr darüber erstaunt war, dass ich ein ganz heiler und verletzter Baum bin und nicht irgendwie eine Krüppelkiefer oder sowas. Doch, ich habe mich eigentlich darüber gefreut, dass ich ein heiler Baum bin, weil ich dann irgendwie so für mich daraus geschlossen habe, dass ich diese Wunde oder dass diese Narbe an mir doch schon sehr gut verheilt ist, dass ich zumindest sie nicht mehr sehen kann oder nicht mehr fühlen kann. Also mein Selbstwertgefühl ist, denke ich, wieder auf dem Zustand, der vorher auch da war. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Wir haben schon davon gesprochen. Symptome kann man nicht nur durch die Bearbeitung der dahinterliegenden Konflikte, sondern auch direkt beeinflussen. Diesen Ansatz nennt man symptomzentriert. Eines seiner Hauptanwendungsgebiete ist der chronische Schmerz. Hier geht es nicht nur darum zu erfahren, was hinter dem Schmerz liegt, sondern auch darum, die Wahrnehmung des Schmerzes und das Schmerzerleben selbst zu verändern. Ebenso wie auf die Problemstruktur kann Hypnose auch auf die Symptomstruktur wirken. Dass Schmerz nicht gleich Schmerz ist, sondern von vielen Faktoren, zum Beispiel von Einstellungen, Gefühlen und der Situation beeinflusst wird, weiß jeder, der schon mal bei einem spannenden Krimi seinen Zahnschmerz einfach vergessen hat. In der hypnotischen Trance versucht man, Erfahrungen wieder zu beleben, die dem Schmerz entgegenwirken. Dabei geht man davon aus, dass jeder in seinem Gedächtnis solche Erfahrungen gespeichert hat. Zum Beispiel schon einmal etwas vergessen hat oder Gefühle von Taubheit erlebt hat. Als Strategien werden dabei eingesetzt Zeitverzerrung, die schmerzhaften Episoden werden subjektiv kürzer, die schmerzfreie Zeit wird subjektiv länger wahrgenommen, Ausblendung und Umbewertung der Schmerzerfahrung. Frank Hoppe führt dazu aus: Jeder hat schon einmal ein eingeschlafenes Bein gehabt bei bestimmten Gelegenheiten. Jeder hat auch schon einmal einen Namen vergessen. Jeder hat auch schon einmal Empfindungen vergessen. Jeder hat auch schon einmal Zeit subjektiv kürzer wahrgenommen. Wenn man zum Beispiel angespannt auf etwas wartet, wird die Zeit länger wahrgenommen. Wenn man sehr beschäftigt ist, wird die Zeit kürzer wahrgenommen. Das heißt, diese Empfindungen werden versucht auszulösen, indem man also möglichst indirekt auf eine Aktivierung solcher Episoden zusteuert. Das ist der symptomzentrierte Ansatz. Es werden also Erfahrungen aktiviert wie Taubheit, Vergessen, Zeitverkürzung, auch eine Umbewertung von Empfindungen. Eine an sich negative Empfindung kann unter bestimmten Umständen auch positiv bewertet werden. Sehr viel besser als direkte Suggestionen von der Art, Ihre Hand fühlt sich kälter und kälter, tauber und tauber an, eignen sich dazu die indirekten Suggestionen, die der Patient gar nicht als solche registriert. Sehr wirksame indirekte Suggestionen sind, wir erwähnten es schon, die therapeutischen Anekdoten. Sie bieten dem Gehirn sozusagen eine Alternative zu der Problemerfahrung an, indem sie Gedächtnisstrukturen aktivieren, die eine Lösung, zum Beispiel für das Schmerzproblem, enthalten. Es ist eine faszinierende Leistung unseres Gehirns, dass es im Zustand der Trance solche Anekdoten mit eigenen Erfahrungen verknüpfen und zur Veränderung des Symptoms einsetzen kann. So angeregt kann das Gehirn lernen, den Schmerzreiz auszublenden. Er existiert zwar weiter, aber in einem Teil des Gehirns, der vom Bewusstsein ignoriert wird. Auf dieselbe Weise ist es möglich, den Schmerz zu verteilen, damit er erträglicher wird. Jeder weiß auch, was Verteilung ist. Manche Leute waschen ihre Wäsche zum Beispiel nur einmal die Woche, andere jeden Tag ein bisschen. Dieses Muster, eingekleidet in eine therapeutische Anekdote, kann der Patient auf den Schmerz übertragen. Und zwar, da haben wir erst den Schmerz halbiert. Jedenfalls hatte ich denn beide Seiten Schmerzen. Die waren die Hälfte gewesen. Also nicht mehr diese ganz großen Schmerzen in dem einen Bein, sondern in jedem Bein praktisch bloß noch die Hälfte davon. Ja, aber dann haben wir das hingekriegt, so nach 2, 3 Sitzungen, denn war der Schmerz, war also weniger wie die Hälfte. Also weniger wie der halbe Schmerz. Und dann wurde das immer weniger. Ein besonderes Schmerzkapitel, auf das sich Hypnose ebenfalls effektiv anwenden lässt, ist der Geburtsschmerz. Bei der Geburt und Geburtsvorbereitung wird vor allem Zeitverzerrung suggeriert, sowie die Umbewertung der Schmerzen. Die Psychologin Barbara Künkel hat das sowohl bei sich selbst als auch bei anderen Frauen erlebt. Und diese Geburtsvorbereitung für diese Frau war auch sehr, sehr erfolgreich. Und sie hat also von sich Ähnliches berichtet, wie ich das so erlebt hatte, dass sie das Gefühl hatte, dass sehr tüchtig was los ist in ihrem Körper, aber dass die Wehen relativ kurz waren, die Pausen lang. Und dass auch so die ganze Zeit der Wehen ihr sehr, sehr kurz erschien. Die Umbewertung des Geburtsschmerzes durch eine therapeutische Anekdote könnte etwa folgenden Inhalt haben. Zum Beispiel, wenn wir einen Garten umgraben, strengen wir unseren Körper sehr an oder Teile des Körpers sehr, sehr stark an. Und wenn wir dann genau hinspüren, könnte es manchmal sein, dass wir in irgendwelchen Körperteilen auch so ein bisschen Schmerz empfinden, also durch diese starke Muskelanspannung. Nur ist gemeinhin das Gartenumgraben nicht mit Schmerz, sondern einfach mit Anstrengung verbunden. Und das Gebären ist mit Schmerzempfinden verbunden und nicht einfach mit Anstrengung. Aber man kann es auch verändern. Man kann auch das Gebären als eine starke körperliche Arbeit empfinden und definieren. Geburten unter Hypnose können nahezu schmerzfrei sein und für die Mutter eine überwältigend schöne Erfahrung. Die Anwendungsfelder und die therapeutischen Strategien der klinischen Hypnose sind also sehr vielfältig und mit den gezeigten Beispielen keineswegs erschöpft. Wo der Therapeut jedoch auch immer ansetzt, er richtet sich an die Fähigkeit seines Patienten, im Zustand der Trance neue Informationen aufzunehmen und mit ihrer Hilfe die alten, weniger tauglichen umzuformen. Wie kann man sich das erklären? Ein Erklärungsmodell stammt aus der kognitiven Psychologie. Das ist eine Forschungsrichtung, die sich mit den Prozessen der Informationsverarbeitung in unserem Gehirn beschäftigt. Als Kognitionen bezeichnet man dabei all das, was unser geistiges Leben ausmacht: Gedanken, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Vorstellungen, Fantasien. Diese Kognitionen sind wiederum mit unserem Gefühlsleben vielfältig verbunden. All unsere Erlebnisse, insbesondere auch unsere Problemerfahrungen, werden als Verband solcher Kognitionen in unserem Gedächtnis gespeichert. Auf diese Weise entsteht zum Beispiel für sich wiederholende Schmerzen ein bestimmtes Gedächtnismuster. Die meisten Theorien gehen heute davon aus, dass das Gedächtnis nach Art eines sehr komplexen Netzes organisiert ist. Netze, zum Beispiel Fischernetze, bestehen aus Knoten und Schnüren, mit denen die Knoten verbunden sind. Ähnlich lässt sich das Gedächtnis darstellen. Die Knoten repräsentieren dabei die Gedächtnisinhalte. Die Schnüre oder Kanten, wie die Fachleute sagen, die Verbindungen oder Assoziationen zwischen ihnen. Problem- oder auch Symptomstrukturen werden nun gesehen als ein Muster aus solchen Knoten und Kanten, die mehr oder weniger leicht aktivierbar, uns also mehr oder weniger bewusst sind. Die kognitive Theorie der Hypnose geht nun davon aus, dass in dem veränderten Bewusstseinszustand der Trance Problemstrukturen nicht nur leichter zugänglich sind, sondern auch aufgebrochen und umgearbeitet werden können. Das Werkzeug dazu sind die Suggestionen. Sie greifen sozusagen in die Problemstruktur ein und stellen Verknüpfungen her zu anderen Gedächtnisstrukturen, die eine Lösung für das Problem enthalten. Das passiert weitgehend unbewusst. Wenn mein Unbewusstes kapiert, dass ich den störenden Lärm in einer Werkhalle auch ausblenden kann, und wenn ich dafür ein Erfahrungsmuster habe, kann mein Gehirn das Angebot des Therapeuten, Schmerz ebenfalls als eine solche Störung anzusehen, annehmen und den Schmerz ausblenden. In Wahrheit sind diese Vorgänge natürlich außerordentlich komplex. Und die Theorien der Psychologen sind nur Modelle von der Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit selbst. Ist nun jeder hypnotisierbar? Kann jeder die Möglichkeit nutzen, sich einen Reisebegleiter in sein Unbewusstes zu suchen, in Gestalt eines Therapeuten, der ihm hilft, seelische Schwierigkeiten zu überwinden? Die Fachleute sind sich da nicht einig. Manche vertreten die Ansicht, dass jeder hypnotisiert werden kann und dass es nur an den Fähigkeiten und der Geschicklichkeit des Therapeuten liegt, den Schlüssel zum Unbewussten des Patienten zu finden. Realistischer ist wohl die Auffassung, die auch von der Forschung gestützt wird, dass der Patient gewisse Voraussetzungen mitbringen muss, um Gewinn aus dieser Therapieform zu ziehen. So scheinen solche Patienten erfolgreich zu sein, denen es gelingt, vergangene Erfahrungen und Gefühle wiederzuerwecken und sich in ihr inneres Erleben zu vertiefen und zu versenken. Hypnose ist also kein Allheilmittel und auch nicht für jeden geeignet. Es gehört mit zur Kunst des Therapeuten, dies richtig einzuschätzen und damit den Patienten vor unnötigen Enttäuschungen zu bewahren. Wer jedoch ein Mindestmaß an Fähigkeiten mitbringt, sich inneren Prozessen zuzuwenden und die Bereitschaft, sich auf das Abenteuer einer Reise in die unbewussten Bereiche der Seele einzulassen, der wird Kräfte in sich entdecken, die ihm bislang unbekannt waren und die er nun nutzen kann, im Leben gut zurechtzukommen. Im Forum der Wissenschaft brachten wir heute Hypnose, der heiße Draht zum Unbewussten, Erfahrungen mit einer neuen Therapie. Autorin war Elke Herms-Bohnhoff. Es sprachen Cornelia Boje und Matthias Ponier. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Am kommenden Dienstag hören Sie an dieser Stelle ein Gespräch mit der bekannten Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich. Das Gespräch mit ihr führte Marianne Knerich aus Anlass des 75. Geburtstages. Titel der Sendung: Ich habe gezittert vor Hass. Uhr von Radio Bremen hören Sie Nachrichten. Außenminister Shevardnadze ist heute in Washington zum Auftakt seines dreitägigen Aufenthaltes in den USA mit Präsident Reagan und seinem Amtskollegen Schulz zusammengetroffen. Es blieb offen, ob Fortschritte zur Vollendung eines Abkommens über die Beseitigung der atomaren Mittelstreckenwaffen beider Supermächte erzielt wurden. Über die Frage nach einem weiteren Gipfeltreffen zwischen Reagan und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow wurde nichts bekannt. Nach der Begegnung mit dem US-Präsidenten unterstrich Shevardnadze lediglich noch einmal die Notwendigkeit eines solchen Gipfeltreffens. Shevardnadze übergab Reagan eine persönliche Botschaft Gorbatschows, über deren Inhalt ebenfalls nichts bekannt wurde. Die Landtagsfraktion der CDU Schleswig-Holsteins hat Ministerpräsident Barschel ihr volles Vertrauen ausgesprochen. Fraktionschef Kribben erklärte in Kiel, nach einer ausführlichen Stellungnahme Barschels habe sich herausgestellt, dass die Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten haltlos seien. Über einen Rücktritt Barschels sei nicht gesprochen worden. Zuvor war über einen bevorstehenden Rücktritt des Ministerpräsidenten spekuliert worden. Der ehemalige Barschel-Mitarbeiter Pfeiffer hatte an Eidesstatt erklärt, der Ministerpräsident habe angeordnet, SPD-Oppositionsführer Engholm bespitzeln zu lassen. Nach der Fraktionssitzung kündigte Barschel an, er werde zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen öffentlich Stellung nehmen. Die Freien Demokraten wollen nach Angaben ihres Landesvorsitzenden Zumfort eine Unionsregierung in Schleswig-Holstein unterstützen. Zugleich erklärte Zumfort, es gebe keine personelle Beteiligung der FDP an einem Kabinett, über dem der Verdacht der Bespitzelung Engelholms schwebe. Der hessische Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit Weimar will die stillgelegte Altanlage der Nuklearfirma Nukem vorläufig nicht wieder in Betrieb gehen lassen. Der CDU-Politiker sagte im hessischen Rundfunk, die zweitägige Besichtigung durch unabhängige Experten habe noch Fragen zur Beseitigung der 36 beanstandeten Sicherheitsmängel offengelassen. Die belgischen Pläne zur Einführung einer Autobahngebühr sind vom Europäischen Parlament kritisiert worden. Im Rahmen einer Debatte über die europäische Verkehrspolitik gaben mehrere Redner zu bedenken, ob eine solche gemeinschaftsfeindliche Aktion nicht Brüssel als europäische Hauptstadt in Frage stellen müsse. EG-Kommissar Davies erinnerte die belgische Regierung an ihre vor 25 Jahren gegenüber den EG-Partnern eingegangene Verpflichtung im Bereich der gemeinschaftlichen Verkehrspolitik. Danach muss jedes Mitgliedsland vor der Verabschiedung von Verwaltungsmaßnahmen oder Gesetzen, welche den gemeinsamen Verkehr betreffen, die Partner informieren und konsultieren. Er habe bis heute noch keine schriftliche Unterlage von der belgischen Regierung erhalten. Die Republikaner im amerikanischen Repräsentantenhaus wollen die sogenannten Contras in Nicaragua weiter unterstützen. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner Michael hat in Washington erklärt, er werde dem Kongress vorschlagen, die rechtsgerichteten Rebellen wie schon bisher mit 100 Millionen Dollar jährlich zu unterstützen. Michael hatte zuvor mit US-Präsident Reagan gesprochen. Papst Johannes Paul II. Ist heute in Los Angeles, dem größten Bistum der Vereinigten Staaten, eingetroffen.